you in my arms, I touch your skin. Ain't been so happy since I don't know when. Hold tight, hold my hand. Look at me and you understand. Kiss me, say you're my girl. You're the happiest person in the world. Nur ein Traum. Nur ein Traum. Nur ein Traum. I know. Nur ein Traum. I know, I know. Nur ein Traum. I know, but I wish it was real. Hold tight, hold my hand. Look at me and you understand. Kiss me, say you're my girl. You're the happiest person in the world. Nur ein Traum. I can't forget her. Nur ein Traum. I wanna have her. Nur ein Traum. Can't forget her. Nur ein Traum. Wish I had a nur ein Traum. Hardest part is when hopes fall. You got nothing at all. Hardest part is when dreams die. Please don't keep up alive. I need them to survive. Yes, yes, yes, yes. One, two, three. Nur ein Traum. Weißt du noch, Schatz, damals nur ein Traum. Auf der Autobahn, nur ein Traum. Die Fahrt von Holzminden nach Oldenburg, nur ein Traum. Unser VW war alt und klapprig, nur ein Traum. Das machte uns nichts aus, nur ein Traum. Dein Haar roch nach grünem Apfelshampoo, nur ein Traum. Ich saß am Steuer, die Hand an der Knüppelschaltung. Nur ein Traum. Du neben mir, die Hand auf meinem Knie. Nur ein Traum. Wir waren so glücklich. Liebe Freunde, diese Geschichte hat einen entscheidenden Fehler. Etwas Entscheidendes fehlt, nämlich sie saß nicht neben mir. Um die Wahrheit zu sagen, hat sie nie neben mir gesessen. Nur ein Traum. Was bleibt, ist die Autobahn. Nur ein Traum. Der alte VW. Und nur ein ich Traum. Allein, die Hand an der Knüppelschaltung.